1. Nach dem Tod Sauls Kurti David von seinem Sieg über die Amalekiter Zurück und Verbrecht Zweitage in der Stadt Ziklag. 2. Dritten Tag traf plötzlich ein Mann aus Sauls Lager ein, dessen Zerissene Kleidung und die Erde auf seinem Kopf tief Trauer signalisierten. 3. Als David in nach seiner Herkunft fragte, erklärt der Mann, das Gerade erst aus dem Lager der Israeliten geflohen sei. 4. Auf Davids Nachfrage zum Ausgang der Schlacht berichtete, dass das hier geflohen sei in viel Manner, darunter Saul und Jonathan, den Tod gefunden hatten. 5. David erkundigt sich daraufhin bei dem Jungen Boten, woher die Gewissheit über den Tod von Saul und Jonathan nehme. 6. Der junge Mann antwortet, sei zufällig auf dem Gebirge Gilboa Gusen und habe Saul gesehen, wie dieser sich schwer verletzt auf seinen Spießstutzter, waren die Feinde in Bedrängten. 7. Als Saul sich umdreht und den Jungen Mann bemerkt, rief in zu sich, woraufhin dieser sofort seine Bereitschaft signalisiert. 8. Saul fragte in nach seiner Identität, und der Mann gaben, eine Amalekiter zu sein. 9. Daraufhin bat Saul in den Todestos zu versetzen, die swor schwer verwundet sei, aber immer noch am Leben leider. 10. Der Mann berichtet weiter, dass Saul getötet habe, die er dessen Auswiglos leger kannte, und brach David nun das Diadem und die Armsband des Königs. 11. Als David dies nachricht hort, Zeris als Zeichen des Schmerzes sein Kleider, und all Manner in seiner Begleitung taten es im Gleich. 12. Sie fasteten und weinten bis zum Abend, im Saul, Jonathan und das gesamte Volk Israel zu beklagen, das im Kampf gefallen war. 13. David fragte den Boten ernüt nach seiner Herkunft, worauf dieser antwortet, sei der Sohn eins in Israel lebenden Amalekites. 14. David warf im Vor, kein Ehrfurcht darver gehabt zu haben, sein Hand gegen den gesalbten König des Herrn zu erheben, in zu toten. 15. Daraufhin befahl David einem seiner Krieger, den man sofort hinzurichten, was dieser auch am Gehend ausfährt. 16. David erklärt, dass der Mann selbst für seinen Tod während wörtlich sei, die er gestanden habe, den gesalbten König des Herrn getötet zu haben. 17. In tiefer Trauer warf es David ein Klageleid für Saul und dessen Sohn Jonathan. 18. Ordneten, das die Bewohner von Judah Diocese Leid lernen sollten, welches auch im Ibach des Aufrechten dokumentiert ist. 19. David beklagt, dass die Pracht Israels auf den Bergen erschlagen wurde und fragte voller Schmerz, wie die Helden ne fallen konnten. 20. Erforderte, die Nachricht nicht in den Städten der Philister zu verbreiten, damit deren Tochter nicht über die Niederlage Israels jubeln konnten. 21. Verflug die Berge von Gilboa, auf denen kein Tau oder Regen mehr fallen sollte, die dort der Schild der Helden entert wurde. 22. Erinnert daran, wie tapfer Jonathan und Saul gekämpft hatten, one Gemmels vor dem Feind zu rückzuweichen oder Iowaffen ungenutzt zu lassen. 23. David preist Saul und Jonathan als Geliab gefahrten, die im Leben und im Tod unzertrennlich waren und in Schnelligkeit und Kraft all übertreffen. 24. Rief die Frauen Israels dazu auf, im Saul zu weinen, der sie einst mit kostbaren Kleidern und goldenem Schmuck beschenkt hat. 25. Ernüt klagte darüber, dass die Helden mitten im Kampf gefallen waren und Jonathan auf den Hohen des Gebirges den Tod fand. 26. David druckt seinen persönlichen Schmerz über den Verlust seines Bruders Jonathan aus, dessen Lieb im Wertvoller Gusen war als Jede and Azunegung. 27. Das Klageleid indeed mit der Verzweifelten Frage, why die Helden fallen konnten und warum ihr Machtigen waffen nun vernichtet waren.